Claudius von Korns heitere Lesung. Sehr geehrte Pix Organismix, wir sind wieder da. Nach relativ kurzer Pause. Zu kurz. Trotzdem hat der Mann sich bereit erklärt, heute mit mir wieder eine Lesestunde zu veranstalten. Ja, man hat ja sonst keine Hobbys. Ist so. Man hört es vielleicht ein bisschen, wir sind noch ein bisschen geschädigt. Und aus diesem Grund, um das auch mal karmisch jetzt von uns abzuwerfen, müssen wir noch ein bisschen was abarbeiten von der letzten Lesestunde, nämlich einen Flyer. Aber wir haben schon Karma und Reinkarnation bearbeitet. Ja, das stimmt, aber dieser Flyer hier ist einfach so gut. Also das ist das Zentrum für geistiges Heilen, Anne Hübner. Die ist seit über 20 Jahren Wirbelsäulenheilerin. Und ist mit ihrer, das kennt ihr ja mit Sicherheit schon von der letzten Folge, die geistige Wirbelsäulenaufrichtungsenergie. So, und was mir jetzt daran besonders gut gefallen hat, ist, dass diese Frau also von sich behauptet, sie sei magnetisch und hat hinten drauf... Ach so, diese dicken Frauen, die magnetisch sind, haben ja immer diese Bügeleisen auf ihren üppigen Busen. Ja, die hat drauf gefotoshoppte Löffel, wenn du da mal... Ah ja, genau, ja, das ist... Das ist großartig, die sind so schlecht da drauf geshoppt. Die sind aus verschiedenen Winkeln beleuchtet und oh, das ist so richtig schlecht. Das ist so, wir hatten ja schon diese Kategorisierung unternommen, dass es die gibt, die das wirklich glauben und die Betrüger. Und das ist einfach offensichtlich eine Betrügerin. Weil ja, aber das brauchst du ja noch nicht mal zu shoppen. Es gibt ja hunderttausende von diesen Magnetonkels, die sich das dann einfach da drauflegen und das ist dann eben einfach physikalisch, weil der Schwerpunkt so ist, dass es nicht runterrutscht. Ja, aber du siehst, dass das geshoppt ist. Guck doch da mal hin. Nein, ich meine, das braucht man gar nicht, sich die Mühe zu machen. Also naja. Das würde mich auch nicht überzeugen, wenn die da echt drauflegen würden. Anne im Heilmagnetismus steht drunter, Metalle werden vom Körper angezogen. Und drunter steht, sie ist geistige Alchemistin und geistige Dentistin. Und macht auch Hausentstrahlungen. Also, Dentistin? Mhm. Also, wo ist das denn wohl? Ja, macht geistige Zähne oder so. Ja, wie ist das richtig? Also, Strahlenbelastung steigt immer weiter an und übersäuert unseren Körper und so weiter. Und jetzt bietet sie hier an, so einfach geht die Entstörung und Umwandlung durch die geistige Alchemie. Ich muss nicht zu euch kommen. Warst du schon öfter in Thailand? Ja, richtig. Ja. Sendet mir ein Foto vom Haus, der Wohnung, dem Arbeitsplatz zu. Bei den Handys genügt die Telefonnummer, bei Autos das Kfz-Kennzeichen. Wohnt ihr in einem Mehrfamilienhaus, dann auf dem Foto die Fenster von außen markieren. Fabriken, Funkausstellungen, Großprojekte, Biohöfe, Plantagen und so weiter entstöre ich auch über einen Lageplan. Bitte Adresse und Telefonnummer auf die Rückseite vom Foto schreiben. Die Qualität der Aufnahme ist nicht bedeutungsvoll. Der göttliche... Definitiv nein. Der göttliche Geist weiß, um welches Objekt es sich handelt. Ach so, der Gott. Die Fotos dienen mir auch dazu, Seelenanhaftungen im Wohnbereich zu befreien, die ich während des allumfassenden Entstörungsvorgangs erkennen kann. Nicht allumfassend. Sie bedanken sich immer sehr bei mir. Das ist ja schon relativ umfassend. Allumfassend? Nach Eingang eurer Post werdet ihr angerufen, um einen Entstörungstermin, in der Regel 20 Uhr abends, wird vereinbart. Zudem ihr möglichst mit der da gesamten... Da bin ich nämlich zurück vom Mortadella-Verkauf. Mit der gesamten Familie zu Hause sein sollt, damit auch anwesende Personen strahlenfrei gemacht werden. Während diesem Vorgang solltet ihr euch mit den Füßen auf dem Boden hinsetzen. Wenn man die Augen schließt, kann man fühlen, wie man selbst und der Raum mit Licht durchflutet wird. Dankeshaltung einnehmen, Ausrufezeichen. Um die vereinbarte Uhrzeit werde ich, Anne, als geistige Alchemistin tätig und euer Haus zu einem gereinigten Kraftort machen. Die Energie des göttlichen Geistes durchdringt jetzt alles um euch herum. Es wurde uns sogar von Schmerzbefreiung berichtet, dass sich ein starker Heilmagnetismus während der Strahlenaufhebung ausdehnte. Unsere Messstäbe beweisen das Wunder. Was für Messstäbe eigentlich? Das steht hier nicht. Aber du kannst dir auch so einen Anhänger kaufen, der weitet deine Aura bis auf 50 Meter aus. Genau 50. Müsste man das nicht eigentlich in der Aura-Fotografie nachweisen können? Oh, das ist aber gefährlich. Das ist aber gefährlich. Also das ist ja nun etwas, was man direkt auf diesen ESO-Tagen nachweisen kann. Ja, aber das kannst du auch, wenn du zu drei verschiedenen Aura-Fotografen gehst und du bekommst dreimal verschiedene Auren raus. Ja, aber da können die ja immer erzählen, ja, das sind unterschiedliche Geräte. Aber wenn die sagen, die Aura wird ausgeweitet und vor allem, selbst wenn die Geräte unterschiedlich sind, du kannst das ja ablegen, Nullwert, sozusagen negativ, wie sagt man, Kontrolle machen und dann das Ding anlegen und nochmal fotografieren. Und es den Aura-Fotografen nicht sagen, sodass sie das nicht manipulieren müssen können. Das ist doch eigentlich sehr subversiv. Das müsste man eigentlich mal machen. Ja, vor allem, die hat ja einen Stand auf dieser Esoterik-Messe. Ja, aber hätte man dann schon gesagt, mein Herz, die finden immer irgendeine Ausrichtung. Die sagen dann Observer-Effekt. Ausrede. Die sagen dann Observer-Effekt oder sowas. So, die Observer-Effekt. Ja, die sagen, wenn jemand zuschaut, dann ist die Aura viel kleiner. Also. So, hier, also für dein Haus nimmt sie 160 Euro dafür, dass sie mit dem Foto da sitzt, das sie vermutlich nicht mal auspackt und dir ihren Magnetismus rüber beamt. Gut, das war das eine. Das andere ist das Programm der Esoterik-Tage. Also wer das haben möchte, wir schicken das gerne kostenlos per Post zu. Gegen eine Schutzgebühr für 5 Euro. Und hier gefällt mir sehr gut, da haben wir einen Vortrag verpasst, mit festen Wurzeln zu den Sternen, tiefenwirksame Hilfe für ihr Wurzelchakra. Ist das Wurzelchakra nicht das Pimmelchakra? Ich glaube, das heißt Pimmelchakra. Ja. Also nicht Wurzel. Ich glaube, das ist das Gleiche. Ich glaube, das ist so ein Dingens. Synonym. Ja, hier haben wir von Papaya Sendikühn einen Vortrag verpasst. Zweimal. Die hat den zweimal gehalten. Ja, jetzt dann. Ja, schließen also, wir auch mal ab mit diesem traurigen genau, Kapitel. Genau, so. Also wir haben hier noch einige Flyer. Wer die haben möchte, kann die gewinnen. Die ersten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute von unseren Milliarden Lesern können das haben. Oder auch Hörern. Ja, wir haben ja auch was geschrieben diesmal. Richtig. Ja, und dann noch was. Wir haben jetzt uns immer überlegt, die Spezialrubriken bei der Lesestunde kommen ja immer besonders super an. So, dass wir uns überlegt haben, wir machen eine neue Rubrik, die heißt die neue Rubrik. Nein, das wäre ja witzig. Aber wir überlegen uns, ob wir mal irgendwann eine Lesestunde featuring Special Guest machen werden. Also wenn also ich wäre ja dafür, dass wir die mit dem Bartoschek über 10 Ringe machen. Wieso? Was ist da dann esoterisch? Wir finden bestimmt auch noch irgendeinen esoterischen Zusammenhang damit, aber ich finde, wir sollten im Laufe dieses Gesprächs über 10 Ringe sprechen und seinen Meltdown beobachten. Wenn jedenfalls einer der unzähligen hörenden Organismix findet, er, sie, es oder welche Artikel es noch, sonst noch so gibt, sei der geeignete Gast für den Special Guest, dann kann er, sie, es, x sich bewerben. Ja, muss auch lustig sein, ne? Und eine gewisse Toleranz gegenüber Schwachsinnshumor aufweisen. Ja, ja, ja. Das kommt dann ja alles beim Casting oder so. Ja. Ja. Ist der nicht tot? Zum Glück. So was sagt man nicht. Okay, kommen wir erstmal zu dem heute gelesenen Buch. Das Buch heißt Die Gottesmatrix und ist insofern besonders, als wir nicht einen menschlichen Autor haben, sondern wir haben Ptah. Wieso? Wer ist das denn so? Irgend so ein, weiß ich nicht, gib das mal ein bei Google. Ah, den hat die erfunden, okay. Also ja, aber ist das, wer soll das sein, ein Engel? Irgendein Engel oder sowas. Ah nein, ein australischer Yani-König, nee. Was? Nein. Der spricht durch den Australier Yani also. King. Und der spricht eben auch durch Gabriele Müller, die freundlicherweise für Bitte. Ja, vielleicht werden wir das ja noch erfahren, wer oder was das ist. Die freundlicherweise für uns, also die Niederschrift dessen erledigt hat, was Bitte ihr so geflüstert hat. Das Buch ist Orage und hat so stilisierte Super-Gottesflügel. Witzig wäre ja, wenn er mit Vornamen Dadada heißen würde. Ich verstehe nicht. Dann könnte der sich immer mitmelden mit Dadadabda. Verstehen Sie? Hm. Kennst du nicht, ne? Doch, doch. Sagst du immer Schubert, kleine Nachtmusik. Tatatata. Hey, ich hab so eine dumme Frau. Also, die Stimmt. Gottesmatrix. Großer. Orange mit goldenen Flügeln drauf. Das ist so ein, das erinnert an ägyptische Darstellung. Die Flügel sind nicht nur Flügel, die so in der Mitte um einen Kreis zusammen sind, sondern da sind auch so Schlangen oder irgendwie so schlecht animierte Schlangen drauf. Also das ist auf jeden Fall ägyptische Ästhetik. So ist es. So, und das scheint Teil einer Reihe zu sein, die auch greift nach den Sternen, Ausrufezeichen, was ihr wissen solltet, Ausrufezeichen. Nicht zu verwechseln mit muss man wissen. Und es ist soweit, Ausrufezeichen. Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Jedenfalls ist es da auch drin. Und jetzt darfst du mal den Klappentext vorlesen. Also, auf der Rückseite ist diese Omse. Die sieht aus, ja, wie diese Frau in den Kondomwerbespots, die einem immer Storks Riesen verkauft hat. So eine Kondomwerbespots? Waren das keine Kondome? Verstörend. Storks Riesen? Mhm. Ich habe den Witz verstanden. Ich finde es gerade deswegen verstörend. Also ich glaube, ich finde jedenfalls, sie sieht so aus. So eine, ja, so eine Power-Omse, kann man sagen. So eine Power-Oma. So eine jung gebliebene Oma mit lustigen Ohrringen, dunkelgelb-weißen Zähnen, die einem, stark geschminkt im Mundbereich. Einem gut abgehalfterten Gaul alle Ehre machen würden. Und ansonsten Jud Druff. Ja, das Ganze ist im Falk Verlag, wie wir schon gesagt haben. Haben wir noch gar nicht. Spiegelei auf Brot. So. Die Gottesmatrix ist die göttliche Blaupause eines jeden Menschen, das, was sich Gott für jeden gedacht hat. Um es einfach auszudrücken. Für euch Trottel. Loser. Bisher hat die Menschheit nach ihrem eigenen Denken und Wollen gelebt und damit die unbefriedigenden Zustände auf dem Planeten geschaffen. Jetzt, wo das kosmische Licht ungehindert auf die Erde einströmt und alles auf eine höhere Frequenz anhebt, ungefähr von nach, ist es uns möglich, ja sogar erforderlich, dass auch wir Menschen uns wieder in Harmonie mit der veränderten Erde wie auch mit uns selber bringen. Und was, wenn nicht? Und dazu richten wir uns an unseren eigenen, und dazu richten wir uns an unserer eigenen Gottesmatrix aus. Okay. Damit einher geht die wieder. Oh nein, ach Mann. Das gibt es. Was haben die Leute damit immer für ein Problem? Deswegen wollte ich das entweder, nur unbedingt. Entweder sind es Quanten oder. Damit einhergeht die Wiedervervollständigung unserer DNS von 2 auf die ursprünglichen 12 Stränge. Das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Ja. Meine Güte, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Von alledem ist in diesem vierten Band von Ptahs Lehren die Rede. Also ich weiß natürlich nicht, ob wir das jetzt verstehen, weil das ja der vierte Band von Vieren ist. Wahrscheinlich verstehen wir gar nichts. Ich denke, dass wir das schon verstehen. Weil wir kein Vorwissen haben. Da steht ein Vorwort. Er weiß das wieder keiner. Da stimmt alles drin. Er erläutert alles im Einzelnen. Alles im Einzelnen. Die Details, wie auch die großen Zusammenhänge. Und zwischendrin zeigt er in ganz persönlichen Ansprachen auf, wo unsere Probleme damit liegen und wie wir sie überwinden können. Gibt er auch Sextipps eigentlich? Wunderschöne, tiefe, geistige Übungen, aufgeladen mit all seiner Macht, kapitulieren, katapultieren den Leser, der sich öffnet, mit einem Quantensprung ins Licht. Wissen die, was ein verfickter Quantensprung ist? Und so ist dieses Buch nicht nur eine Darlegung der gegenwärtigen Geisteskrankheit, Vorgänge in unserem Universum, sondern auch ein Transformationswerkzeug für den Einzelnen, der sich wieder mit seiner Gottesmatrix vereinen will. Aha, eben hieß es noch, wir richten uns an der Gottesmatrix aus. Jetzt vereinigen wir uns mit der. Ja, vielleicht kann man das ja beides machen. Das ergibt nicht sehr viel Sinn. Ach so, wir lesen gerade ein Esoterikbuch. You know? Ja, das habe ich mitbekommen. Oh, das hat 5 Euro gekostet. Oder Mark. So. Achso, die Umschlaggestaltung, orange. Berichtete ich bereits. Ja, ich habe das aus satirischen Gründen nochmal wiederholt. Musste mal nachschlagen. Was ist da daran jetzt satirisch? Wenn du nicht dauernd dein unerhebliches Blabla hier absondern würdest, dann würdest du diesen Satz in seiner Gänze genossen haben können. Die Umschlaggestaltung, orange, ist nämlich von Dirk Gräßler aus München. Also falls sich jemand fragt, wie man auf diese pfiffige Idee kommt, einen Umschlag einfach nur orange zu machen, dann wird Dirk Gräßler aus München Rat wissen. Lass mich dazu Folgendes sagen. Penis! Ich bin mit dem Vorwort dran. Ja, ich gucke mir nur den Inhalt an. Also das hat sehr, sehr viele Kapitel, dieses Dingsi. So ungefähr alle 2 Seiten eins. Erinnert in dieser verwirrenden Vielzahl ein bisschen an das Esoterik-Buch. Ja. Also hier sind sowas wie Blausäure, Blaupause, Matrix-Codes. Also so richtig schön aus dem Vollen, aus dem Idiotenkessel geschöpft. Doppelhelix, Michael, einfach Doppelhelix, nächstes Kapitel, Michael Melchizedek. Ja. Dann pyramidale Zentren. Dann Empathie, die erste Schale des Zorns, Moral, Samenkristall, altes Jerusalem, Kristallgehirn. Wow, da wird es sicherlich ziemlich, ziemlich durcheinander gehen. Vogelenergie. Vogelenergie. Heerscharen. Scherhaaren. Haarscheren. Das ewige Jetzt, Brunnen des Lebens, Engelmatrix, Hund, Katze, Maus, Stagnation, Rotation, Ejakulation. Du hast Ejakulation gesagt. Ja, deine Mutter ist ja auch eine Frau. Hör auf damit! Ein Mensch mit Penetrationshintergrund. Hör auf damit! So. Harmes Muttertier. Terra Mater. Kardamom. Sündenfall. Das sind alles jetzt Kapitelnamen, ja? Die einfach hier so random hintereinander stehen. Da steht nichts von Kardamom. Was ist das hier? Katmon. Ada Kardamom. Anbindungen, Bedingungen. Ja, Unfähigkeiten, Ägypten, Erlöser, Atlantis. Ja, bitteschön. Das Vorwort. Es ist nicht Vorwort. Lang. Lasst euch von Bitter auf den Schwingen der neuen Energie tragen. Fühlt hinein in die Lebendigkeit und Liebe seiner Worte. Geht dabei mit ihm auf die Reise des Lichts und gleitet mit ihm durch die Wogen der Weisheit, die er euch zeigt. Wenn ihr die Bücher des Pétain vom ersten Band an nacheinander liest, wird ich hab dir gesagt, das ist immer witzig, wird eure Energie aufgebaut. Ihr könnt das fühlen und spüren und lebendiger Teil seiner Weisheit sein. Die Erde und ihr hattet noch nie so viele Möglichkeiten wie jetzt in dieser Zeit. Aber die Menschheit muss ihre alten emotionalen Erfahrungen und Verwundungen heilen. Die begonnene neue Energie beschleunigt die alten Traumata und gibt den unerlösten niederen Kräften die Möglichkeit der Zerstörung, da jede einzelne Verwundung eine große kollektive Wunde hervorbringt. Das macht Zwiebelt. Euch das bewusst. Eure Aktivität ist mehr denn je zuvor gefragt. Das Zwiebelt. Sucht immer das Licht und löst euch von allem, was euch hindert, ein Leben in Liebe zu leben. Vertraut ihm, er hält euch. Vergesst für einen Moment die Welt und alle Probleme und öffnet euch für die Weisheit des Pétain. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wer das ist. Soll ich mal weitermachen? Die Gottesmatrix. Seid gegrüßt im Namen der Sternenflotte. Oh, komm schon, ernsthaft, die Amigos? Ja, das ist, wenn ein Engel kommt. Ich schätze ja nach wie vor, dass der Pétain so ein Engelguy ist. Seid gegrüßt im Namen der Sternenflotte. Ihr alle habt eine bewegte Zeit hinter euch gebracht und steht mit beiden Beinen im Neubeginn. Die letzten Monate waren für viele nicht einfach und sind es jetzt noch nicht. Dass ihr noch so lebt, wie ihr es gerade tut und die Erde noch besteht, habt ihr der großen weißen Bruderschaft und deren Frequenzhaltern auf Erden zu verdanken. Frequenzhaltern? Mhm. Ach so. Sie alle haben sich zusammengeschlossen. Nicht zu verwechseln mit Handtuchhaltern. Ja. Sie alle haben sich zusammengeschlossen, um mit uns gemeinsam diese Veränderungen zu bewältigen, von denen sich viele beklagen, dass sie davon noch nichts im Außen sehen. Bleibt ruhig, das passiert noch. Im zweiten Buch Petain haben wir euch gesagt, was in euren Herzen zu sehen ist, und im dritten Buch Petain sagten wir, dass die Erde die Entscheidung trifft, wie sie vorgeht. Nun, die Erde hat entschieden und wir haben unsere Möglichkeiten wahrgenommen, alle auf der Basis eines unterschiedlichen Bewusstseins mitzunehmen. Denkt bitte nicht, dass es vorbei ist und dass das alles war, was sich an Veränderungen gezeigt hat. So ist es keinesfalls. Die Erde gibt den Rhythmus vor. Das tut sie deshalb, weil von ihrer Schwingung und ihren Frequenzen die Frequenzen des gesamten Raumes abhängen. Erinnert euch, wenn eines sich ändert, verändert es alles mit. Je höher die Erde schwingt, desto höher schwingt der ganze Raum. Eine Frequenzänderung oder ein Bewusstseinsaufstieg ist wie eine neue Geburt. Bei einer Geburt geht ihr aus der Dunkelheit des Leibes hinaus in das Licht. Erinnert euch an die Schöpfungsgeschichte, die mit der völligen Dunkelheit beginnt, bis die Worte gesprochen werden und es ward Licht. Bittet um dieses Licht, damit euch nicht weiter die Dunkelheit umfängt. Das ist doch immer alles das Gleiche. Bitte, immer, das ist noch eine Stufe batshit crazier als was wir sonst nee. Denken. Wenn etwas Neues geboren wird, dann brauchst du dafür ein Zeitfenster und die Klarheit darüber, was es sein soll, das geboren wird. Wie sieht es aus? Welchen Lebensauftrag bekommt es? Mit wem spielt es zusammen? Was ist das Ziel? Was lernt dieses Geschöpf und trägt damit zur Weisheit und zum Wissen des kosmischen Gehirns bei? Du brauchst also einen Plan und eine Triade des Geistigen, des Männlichen, das seinen Samen gibt, und des Weiblichen, das empfängt, um diesem Neugeborenen Form zu verleihen. Arschgeball. Diese Form wird linear betrachtet natürlich vorher festgelegt. Sie ergibt sich aus den männlichen Attributen und den weiblichen, die zusammengefügt werden. Das Abbild liegt sozusagen schon vor, bevor überhaupt die Zeugung geschieht. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass das negativ erstellt ist, bevor ihr das farbige Bild in den Händen halten könnt. Es muss also im kosmischen Raum auf einer Ebene ein Ebenbild dessen vorliegen, was sich in der Natur zeigen will. Und nach genau diesem Ebenbild wird dieses Wesen mit allen Aspekten und Attributen geschaffen. Nach der Geburt des Wesens entwickelt es sich und reift an Situationen und Lernaufgaben, die ihm gestellt werden. Das hängt davon ab, was dieses Wesen erreichen will. Frequenzhalter haben oft sehr schwierige Aufgaben, die sie verantwortungsvoll wahrnehmen müssen, damit sie ihr Ziel erreichen. Ein Ebenbild wird vor allem erstellt, damit nichts dauerhaft zerstört werden kann. Schade, dass sie in ihren Clubs keine Fresserhalter haben. Das wäre doch auch mal eine Aufgabe, durchaus verantwortungsvoll. Denkt an Gesichter und Figuren großer Herrscher, die einst in Stein gemeißelt worden sind. Entschuldigung, kannst du mal kurz die Fresse halten? Ja, damit das Volk immer an diese denken und sie verehren sollte. In Ägypten wurden Gesichter aus dem Stein geschlagen, damit einige Herrscher aus dem Bewusstsein der Erde verschwinden sollten. Man sorgte dafür, dass sie ihr Gesicht verlieren. Damit sollten sie auch nicht mehr existieren. Doch durch das Ebenbild, das gelagert ist, ist dies nicht möglich und daher sind alle noch existent. Mit der Geburt wird eine Chronik angelegt über dieses Wesen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein Mensch, ein Tier, ein Grashalm oder ein Planet, ja ein ganzes System ist. Wir sprechen also über eine neue Chronik. Oder aber die neue Geburt schöpft schon aus einer bestehenden Chronik. Und hier finden wir das Erlösungsthema aufs Neue. Denn das Ziel ist Erlösung dessen, was sich immer noch in der Warteschleife der Zeit befindet. Ich zum Beispiel, während ich dieses Buch lese. Diese Themen verschwinden nicht einfach, weil eine neue Geburt stattfindet, sondern diese Chronik wird immer mitgenommen und bei jeder Geburt vorgelegt als Hinweis, was es zu regeln gilt, damit das Füllhorn Platz hat, seine Gaben nun endlich auszuschütten. Ich verstehe das nicht, was die da schreibt. Ich schon. Okay. Die vier Säulen der Erkenntnis sind übrigens die vier Säulen der Erkenntnis. Philosophie, Astrologie und Geometrie. Das sind nur drei. Bitte mach das weg. Dr. Kurz! Deine Freundin ist eine liebe Sau, die meinen... Hör auf! ...Müll braucht. So, also die vier Säulen des Gedankens, des Tons, der Farbe und des Fühlens. Die Farben enthalten Klänge, die sozusagen die kosmischen Konzerte spielen. Euer Körper enthält die Farben der Chakren. Du sollst nicht jetzt die ganze Zeit rumdaddeln und dann nicht mehr hier mit beim Thema sein. Ich weiß überhaupt nicht, was die Chakren für Farben haben. Wenn ihr nur 2 oder 3 eure Chakren offen und farbenfroh habt, vermehrt ihr... Was heißt denn das? Vermehrt ihr nur ganz wenige Töne. Ich hab jetzt gelernt, dass die Chakren Töne haben. Farben. Ja, ich habe jetzt gelernt, dass die Chakren Töne haben. Das ist so. Warte mal kurz. Ich habe eine kleine Blockade an meinem Thymus. Eine Sekunde. So, ich muss mal eben meinen Thymus deblockieren. Ah, ein Fiss. Schon geht's meinem Thymus besser. Was jetzt? Jetzt kratzt es in der Kehle. Machen wir mal eben das G. Mhm. Kannst du auch den König von Thule spielen? Schon viel besser. Das ist so, als ob in einem Orchestersaal voller Musiker nur die Flöte, die Violine und die Triangel spielt. Ach, das kann schön die sein. Die anderen Mitglieder müssen stumm und gelangweilt herumsitzen, anstatt die grandiosesten Stücke zu spielen. Weil ja auch so viele Triangeln in den Orchesterhäusern der heutigen Zeit sind. Die Farben beeinflussen eure Gesundheit, ja sogar Leben und Tod, Kraft und Stärke oder Depression und Krankheit. Wir folgen dem dramatischen Einsatz. Ding! Auch sie sind Frequenzen. Kennt man ja. So die Höhepunkt euch Informationen. Hey, ich lese gerade. Auch sie sind Frequenzen. Stell dir mal vor, bei diesem Also sprach Zarathustra, wo das dann so. Tam, tam, bing. Das wäre doch irgendwie albern. Oder beim deutschen Requiem. Das wäre auch super. Ach. Auch sie sind Frequenzen, die euch Informationen zukommen lassen. Die Farben eurer DNA sind wichtig. Meine Güte! Wenn ihr euch emporschwingen wollt. Die Chakren und die DNA arbeiten zusammen. Stört das eine oder ist es eingeschränkt, dann zieht das Störungen und Einschränkungen im anderen Bereich nach sich. Kommt ihr über das siebente Chakra nicht hinaus, habt ihr keine Verbindung mit der geistigen Welt, die ihr nicht seht. Wie viel gibt es denn jetzt? 42 oder 7? Ich glaube 42. Ist 42 eigentlich durch 7 teilbar? Ja, es gibt 6. Zufall? Ja. Nein. Nein. 42 ist nämlich auch die Antwort auf alle Fragen. Das stimmt. Zufall? Ja. Dann ist eure Erkenntnis gestört, weil ihr nicht aufnehmt, was euch angeboten wird. Das Wort, das ihr sprecht, hat Macht. Die meisten Worte, die gesprochen werden, haben jedoch eine zerstörerische Wirkung, weil sie aus einem Denken und einem Gefühl des Zahns getätigt werden. Zum Beispiel, mach doch mal Fernseher an. Mhm. Das ist sehr zerstörerisch. Oder mach doch mal RTL 2 an. Ja, die Göttin empfängt in Liebe, lässt eine Entwicklung zu und freut sich über das Neugeborene. Sie hegt und pflegt es in Liebe, diese neue Schöpfung, die ins Leben getreten ist, deren Ebenbild schon vor langer Zeit hinterlegt wurde und sich nun in der Materie zeigt. Sie erkennt mit der Geburt das Bild wieder, das bereits im Geiste schon den Kontakt zu ihr suchte, im Herzen kreiert und in der Gebärmutter hinterlegt wurde, die sogenannte Blaupause. Die göttliche Matrix war aktiv. Sie hat das Ebenbild in eine Kopie, Klammer auf Blaupause, Klammer zu, in eine materielle Form gebracht. Matrix steht für die Gebärmutter. Ma ist das weibliche Feuer. Aber auch für die Mathematik, deren Zahl die Lebenszahl des Wesens ausmachen, deren Geometrie über die Struktur des Körpers mitentscheidet, der Astrologie, die den Imprint liefert bei der Geburt, damit dieses Wesen die Schöpfung verstehen lernt. Ob die was wissen von Imprinting? Nein. Alles arbeitet Hand in Hand und findet sich in der Matrix wieder, weil eben alles zusammengehört und unzertrennlich miteinander verbunden ist. Ach ja. Trennungen. Wie heißt das nochmal? Da gibt es einen Ausdruck für Pan. Irgendwie diese die alle, alles so vereinen, die so ein... Ja, ich überlege. Machen wir gut weiter. Ich blätter jetzt ein bisschen weiter und komme zu Atlantis Crash. Zur Zeit von Atlantis lebten die Menschen in einem sehr hohen Bewusstsein, das sie auf ihre eigene Art gefördert haben, um es zu erhalten. Der Weg war, Inzucht zu treiben. Man paarte sich ausschließlich mit denen, die ein sehr hohes Bewusstsein inne hatten, immer wieder und wieder. Ihr könnt euch das vorstellen wie bei den Adelsfamilien, die sich immer wieder mit Adelsfamilien paarten, die sowieso schon alle verwandt oder verschwägert waren. Diese beständige Inzucht führte zu gewissen Problemen, die ihr in den Ahnengeschichten der Adligen ebenfalls findet. Es gab regelmäßig Personen im Ahnengefolge, die schlichtweg durchgedreht sind. Ich glaube, ich finde das, was die da macht, ist paneklektizistisch. Also geistig instabil waren. Und damit unseriös. Hörst du eigentlich gerade, dass ich von Atlantis Inzest vorlese? Ja, deswegen sage ich ja, paneklektizistisch. Ja, deine Mutter auch. Verwechselt hierbei bitte nicht den Geist mit dem Verstand. Erinnert euch, dass der Verstand an euren Körper gebunden ist, der Geist jedoch nicht. Also gab es zur Zeit von Atlantis große Probleme durch Inzucht. Wann war eigentlich die Zeit von Atlantis? Gestern. Einige Wesen wollten, wie auch ihr heute... Zeus ist King. Meine Antwort wird sein... Zeus ist King. Also gab es zur Zeit von Atlantis große Probleme durch Inzucht. Einige Wesen wollten, wie auch ihr heute, alles erheben. Sogar das Tier, was schon in Atlantis verboten war. Warum? Ach, welches Tier? Einfach so ein Tier. Warum? Das Tier war in Atlantis verboten? Nein, das zu erheben. Wo? Nun, das Tier ist und bleibt kriegerisch und liebäugelt nach wie vor mit der Aneignung des gesamten Kosmos. Äugnung? Aneignung, habe ich gesagt. Manchmal duckt es sich eine Zeit, aber nur um dann noch größer zu erheben. Um sich dann noch größer zu erheben. Diese Zucht oder das Experiment... Sich größer zu erheben? Sich als größer zu erheben. Da steht noch größer zu erheben. Aber nur um sich dann noch größer zu erheben. Ja, was soll das denn heißen? Dass die Stucks und dann bist du noch größer danach. Nee, man kann sich nicht größer erheben. Ja, wir lesen ein Esoterikbuch. Ja, aber man, das muss, wir lesen das muss ja ein irgendwie... Esoterikbuch. Ja, aber dann kannst du auch einfach nur random Worte lesen. Mache ich aber doch gerade. Ja. Das sind doch random Worte. Diese Zucht oder das Experiment wurde als nicht durchführbar erkannt und die Höchsten des Standes baten darum, dass diese Schöpfung vernichtet werden durfte, was auch genehmigt worden ist. Auf die damit verbundenen Auswüchse gehe ich jetzt nicht ein, insbesondere die Vernichtung wichtiger Kristalle. Solange ihr euch also von dem Tier nicht verabschiedet, euer Ego nicht abgibt und den inneren Frieden erlangt, habt ihr Probleme, euch mit eurem höheren Selbst wieder zu vereinen. So, das hat Ptame jetzt... Oh Gott. Ja, ich persönlich glaube nicht, dass wir jetzt irgendeinen Schaden davon haben, wenn ich jetzt ein völlig anderes Kapitel aufschlage. Ja, ich auch. Und deswegen, mich persönlich interessiert ja, mir wurde was von zwölfsträngiger DNA versprochen, deswegen gehe ich zur Doppelhelix. So. Tipptopp! So. Ach so, die Kapitel sind gar keine, das sind einfach nur so Einschübe. Sagt man, glaube ich, nee, wie sagt man? Einlassungen. Nein. Penis. Einrückungen. Einrückungen, also da ist einfach das im Inhaltsverzeichnis entsprechend aufgelistete Kapiteltitel, der ist einfach nur eingerückt in den normalen Text. Und so. Glaubt die Frau eigentlich, dass ihre DNA jetzt zwölfsträngig ist? Also das würde mich echt interessieren. Nee, das ist erst, wenn wir uns ausgerichtet haben. Aber wenn sie uns das empfiehlt, dann hat sie sich ja bestimmt schon längst ausgerichtet. Das kann ja sein, dass die so ist wie hier... Raucherentwöhner, die heimlich rauchen. Diese ganzen Propheten, die sozusagen irgendwas predigen, was aber noch nicht eingetreten ist. Aber die wissen, dass es kommt. So. Solange ihr... Also, Doppelhelix. Solange ihr die Dualität nicht überwindet, seid ihr in eurer Doppelhelix gefangen, die den materiellen, sichtbaren Teil eurer DNS darstellt. Erst wenn ihr die übergeordnete Position einnehmt, könnt ihr die Trippelhelix erlangen. Diese benötigt ihr, um an die Superhelix angeschlossen zu werden, damit ihr Zugang zum intergalaktischen Gehirn habt. Na, das steht da nicht. Du erfindest das gerade. Du erfindest das, oder? Hier ist alles Wissen gespeichert. Und wenn der Anschluss steht, seid ihr in der Lage, über euer 56K-Modem Genialität runterzuladen. Die Genialität kommt nicht vom Verstand. Also das mit dem Gehirn stand da wirklich. Die Genialität kommt nicht vom Verstand, sondern aus dem Pennymarkt und ist eine Aktivierung der DNS. Genies, Flaschengeister und Meister dieser Welt hatten eben diese Verbindung, aus der sie die Erde bereichert haben. Das mit der Flaschengeist-Sache hat er erfunden. Viele ihrer Genialität wird bis heute nicht verstanden, weil eben das Bewusstsein meist nur bis zur Doppelhelix reicht, also nur in den unteren materiellen Bereichen gelebt wird. Aber du bist ein ekelhaft materieller Forscher. Und auch nur so kann derjenige etwas verstehen und nimmt es meist wörtlich. Wir sagten euch bereits in den vorhergehenden Büchern des Ptah, dass diese Aussagen als Gleichnisse zu verstehen sind. Schaut euch also die Gleichnisse an und dann schaut dahinter, um die Wahrheit zu erkennen. Der Samen des Plejadier hat das gesamte Universum gefüllt, geprägt. Wenn ihr euch von ihnen getrennt fühlt, wie wollt ihr dann das gemeinsame Potenzial nutzen? Eine Weiterentwicklung beginnt immer mit den übergeordneten Positionen und mit dem Glauben. Der Glaube ist ebenfalls in eurer DNS verankert. Wenn jemand nur glaubt, was er sieht, bewegt er sich innerhalb der Doppelhelix, weil er den Pol des Ungläubigen einnimmt, der erst den Beweis braucht, damit er etwas glaubt. Wah, ekelhaftes Konzept. Ja, das ist ja echt. Das ist irgendwie so doppelhelisch. Ja, das ist doppelhelisch und irgendwie auch so. Die sollen sich mal ein Beispiel nehmen an hier diesen. Das Video dazu. Sie faltet die Hände. Hammer. So ein Gebet. Ist das gut. Für sie irgendwann mal zum Schönheitschirurgen geht. Ja. Ich finde es so auch gut, dass Hände sich auf immer reimen soll. Ja, das ist ja dann ein, wie sagt man, alternierender Schrottreim ist das Wort, nach dem du suchst. So, ja, also dann, nicht wahr, das ist ja bescheuert, wenn man erst einen Beweis braucht, damit man was glaubt. Das Wort Glauben hat jedoch nichts mit dem Begriff Beweis zu tun, sondern mit dem Begriff des Vertrauens. Wenn jemand an dich glaubt, dann hat er das Vertrauen in dich, dass du eine Situation schon siegreich meisterst. Der Beweis dafür zeigt sich dann automatisch und muss nicht gefordert werden. Je mehr ihr euch in das Reich der Energien begebt, desto mehr Führung benötigt ihr. Sonst, übrigens ist das Buch in blauer Schrift, nur so zur Information, ne? Das ist bestimmt auch kein Zufall. Ja, das Blau ist die Komplementärfarbe von Orange. Ja, und das ist außerdem eine Blaupause. Zufall. Niemals! Je mehr ihr euch in das Reich der Energien begebt, sonst könnte ein Verwirrspiel beginnen, von dem ihr euch zurückzieht und wieder wertvolle Möglichkeiten verstreichen lasst. Ihr könnt euch die DNS wie einen eigenen Lebensbereich vorstellen, ein Reich das solltest vor du dir mal zu Herzen der materiellen nehmen. Schöpfung, ein absolut geistiges Reich. Hier jedoch findet ihr alles, was ihr sucht und könnt fehlende Verbindungen wiederherstellen. Wissen und Weisheit liegen hier verborgen. Da die materielle Ebene genauso mit der geistigen Ebene verbunden ist, könnt ihr aus und von der Materie lernen und daraus die geistige Weisheit ziehen. Ja, mach das mal besser. Ohne ein Streben nach der göttlichen Weisheit und dem Zusammenspiel von allem, was ist, wird euch diese Weisheit vorenthalten. Ich verstehe einfach kein Wort davon. Wenn dein nächstes Paper nicht heißt Atlantische Ursprünge der zwölfsträngigen DNA, dann hast du nichts verstanden. Ich verstehe auch so nichts. Ich versuche gerade krampfhaft, also selbst innerhalb dieser kaputten Logik, ich verstehe nicht, was die Frau schreibt. Du lässt dich einfach viel zu wenig darauf ein, auf den Spirit. Nein, ich versuche das ja wirklich, aber... Hast du den Spirit? Ich sehe den Spirit bei dir nicht. Ja, du glaubst nur an das, was du siehst, hä? Loser Kunde 101. Sie gleich wieder abhauen hier. Oh Gott. Ach, guck mal, ob sie jetzt auch flüstert. Was für eine Scheiße. Guck mal bitte, ob sie jetzt auch flüstert. Ja, sie flüstert. Also, ich verstehe es nicht, aber ich mache weiter. Also, nimm. Ihr seid es, die suchen müssen. Ist das grammatisch? Ihr seid es, die suchen müsst eigentlich. Wieso? Egal, die suchen, ja. Müssen ist, glaube ich, richtig. Ihr seid es, die suchen müssen? Das klingt irgendwie so falsch. Also du beziehst das ja auf das S und ich beziehe das auf das Ihr, deswegen... Aber es müsste eigentlich heißen, ihr seid diejenigen oder so. Ja, die suchen müssen, das stimmt. Ihr seid es, die suchen müssen, die bitten müssen, die dienen müssen. Gott will gesucht und gefunden werden. Das wird euch nur auf dem inneren Pfad gelingen. Des Weiteren wird dazu das erforderliche Bewusstsein der Demut, der Liebe und vor allem der Offenheit, die der eines Kindes entspricht, gefordert. Deshalb sagt man euch immer wieder, dass ihr wie die Kinder sein sollt. Wenn ihr von den höheren Ebenen leben wollt, dann benötigt ihr die DNS und eine Fanta. Hier erhaltet ihr Informationen, die ihr in euren Alltag bringen könnt. Es sind nicht zwangsläufig Informationen, wie ihr berühmt werdet, weil ihr Geheimnisträger seid, sondern es sind Informationen, die vorrangig mit euch und eurem Sein zu tun haben, damit das klare Ebenbild erreicht wird. Dann erst kommt alles andere. Macht euch bitte bewusst, dass es ein Unterschied ist, ob ich Informationen erhalte und diese nur lese oder ob ich mit diesen Informationen etwas wirklich Wichtiges anfangen kann. Wenn ihr im Bewusstsein aufsteigen wollt, dann benötigt ihr Wissen und die geistigen Lehren. Für diese ist in erster Linie der Orden der Melchizedeks zuständig, die die Menschheit von Anbeginn gelehrt haben. Und ein kleiner Unkostenbeitrag von 139,95 €. Und jetzt kommen wir auch schon zu Michael Melchizedek. Hieß man vor so vielen Jahren schon Michael? Also vor Jahrtausenden? Also ja klar, der Jesus-Typ, der hieß so. Der hieß nicht Michael, der hieß Jesus, Latinjub. Eigentlich also. Ja Joshua. Ja. Von und zur Latte. Ja, du siehst das, glaube ich, ein bisschen zu eng. Hatte der eigentlich auch eine Morgenlatte an dem Morgen, nachdem er... Oh Mann, das war ein sehr flacher Witz. ...angetackert wurde? Jesus klebt. Er wurde nicht angetackert. Ja, das ist... ich frage mich ja noch immer, warum nicht die Firma Uhu das als Werbespruch benutzt. Dann müsste sie aber Jesus heißen. Nein, nein, die müssten Jesus zeigen, wie der mit so einer Tube Uhu was klebt. Und dann drunter schreiben, Jesus klebt. Ja, aber noch lustiger wäre es, wenn die Jesus heißen würden und die würden dann, also ihr Produkt hieße Jesus und die würden dann dafür werben, dass sie sagen, Jesus klebt. Ja, das ginge auch. Aber auch wäre gut wäre, wenn das als wenn der das Werbeträger... Ich finde, du solltest denen eine E-Mail schreiben. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Mach das. So, also, wir sind jetzt, das geht dann nahtlos in das Kapitel über, das heißt Michael Melchizedek. Sag doch einfach Milchgebäck. Michael Melchizedek ist Herr der Heerscharen. Natürlich ist er das. Welcher denn jetzt? Steht nicht der himmlischen. Ja, er entscheidet, wann das Licht angeht, an das Licht Informationen an das... Was? Hier steht tatsächlich... wann das Licht Informationen an das Licht weitergibt. Jetzt ist die doch im Konfabulationsmodus. Jetzt nein, das nur... eine Licht gibt Informationen an das andere Licht weiter. Meinen die etwa FRET? Ja. Fluoreszenz, Resonanz, ja. Energietransfer? Ja. Das würde Sinn ergeben. Mhm. Also das heißt, wenn wir Hydrolyse-Sonden benutzen... Und das steht ja auch in Zusammenhang mit benutzen, PCR, mit hier DNS, DNA. Ah. Siehst du? Und schon ist der Zusammenhang geschaffen. Das ist ja schon fast unheimlich. Gell? Ja, also wenn er betraut euch mit bestimmten Aufgaben, wenn die Zeit reif ist und ihr so lebt, wie es sein sollte. Putz mal da hinten. Er ist das Licht und das Oberhaupt der Herrscher, das sagte sie ja bereits vor zwei Zeilen, die göttliche Ordnung, die göttliche Matrix wiederherstellen und neue Welten nach dem gleichen Muster und der gleichen göttlichen Ordnung erschaffen. Konfabulation, das ist einfach... Word Salad. Einfach labern. Ja, und damit unterscheidet es sich nicht wesentlich von den Büchern, die wir sonst so gelesen haben bisher. Nee, das stimmt nicht. Die anderen Bücher, die hatten so eine innere Konsistenz oft. Das war alles Quatsch, aber ich weiß, was du meinst. Wenn man, also sozusagen, wenn man das Axiom, wenn man die Grundannahme annimmt, dann war das in sich meistens so halbwegs... geschlossen, so. Ja. Und das ist ja jetzt nun einfach irgendwas... Ja, das ist auch in sich geschlossen, nee. Findet sie. Ja, das glaube ich nicht, dass sie das findet. Du kannst ja nicht die Parameter bestimmen, nach denen das gewertet wird. Das kann nur der Michael Milchgebäck. Nein, aber das hier sind ja auch keine logischen Schlüsse. Also das ist, man kann ja Argumente oder Argumentkonstruktionen nach logischen Kriterien anschauen. Logische Schlüsse gibt es nur in der Welt der ekelhaften materiellen Wissenschaftler. Das steht hier ja nicht. Das kannst du nicht einfach voraussetzen. Das steht hier nämlich nicht. Kann ich wohl. Und wenn du das nicht gelehrt wurdest von Michael Milchgebäck, dann geht das nicht so einfach. So, er negiert, regiert als Mitschöpfer im Reich der Paradiesäpfel, Söhne des Vateruniversums und ist innig bestrebt, die Ordnung auf Erden wiederherzustellen. Die Orden der Melchizedek arbeitet an eurem Bewusstsein und der Orden Michael ist zu eurem Schmutz da, damit ihr nicht den niederen Kräften anheimfallt. Was auch immer das ist. Pornos gucken und im Casino spielen. Er arbeitet mit Galaxien und reagiert diese von Nebadon aus. Ach, guck mal. Ja, bitte? Ach, jetzt wird's interessant. Also in Nebadon sitzt der. Ich glaube, das ist irgendwo zwischen Hannover und Kastrop-Rauxel. Ja. Der bildet nämlich mit Metatron, ja, den hier Gabriele Müller bestimmt gechannelt hat. Und Gabriel die Triade des göttlichen Ausdrucks, der nach außen geht. Wenn ich so ein Erzengel wäre, zum Beispiel Metatron, ist das überhaupt ein Erzengel? Ist halt ein Engel, ne? Dann will ich mir so einen Slogan überlegen, zum Beispiel Metatron, channel dir einen oder sowas. Oder Metatron, denn ich bin lauter. Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich verstanden. Ja, schön. Ja. Und ja, die Triade der Nachhause. Und hättet ihr nur eine leise Ahnung von dem, was sie vollbringen, würde euch der Arsch auf Grundatem stocken. Die Lehren der Melchi findet ihr in verschiedenen Kontinenten. Ihr kennt sie als Schriftrollen. Ihr kennt sie als Schriftrollen. Ja, die Lehren, das kennt ihr. Ich habe auch meine Schriftrolle verfasst. Bin ich jetzt auch Melchior und Balthasar? Ich werte das als ja. Ja, ihr kennt sie früher als Tafeln, zum Beispiel der Smaragdina oder in alten tschechischen, indischen Aufzeichnungen bis hin zu persönlichen Unterweisungen. Wieso? Irgendwie würde der Satz anders wirken, wenn hier wirklich Tschechisch stehen würde. Mhm, das stimmt. Irgendwie glaubwürdiger. Ja, aber also es scheint ja so zu sein, dass man den Indern irgendwie mehr alten Scheiß zutraut als dem Tschechen. Mhm. Ist das eigentlich, ist das jetzt rassistisch oder nicht? Ich glaube schon. Ich lasse dich mit diesem Gedanken mal kurz alleine. An ihnen kommt niemand vorbei, schon deshalb nicht, weil du das höchste Gewand erhalten musst, das du in der DNS vorfindest. Was? Gewand? Wieso denn jetzt Gewand? Das kommt mir. Wieso Gewand? Das höchste Gewand erhalten muss, das du in der DNS vorfindest. Davon war aber eben im DNS-Kapitel nicht die Rede, dass ich da ein Gewand vorfinde. So, ich mache mir ein bisschen Musik. Vielleicht könnt ihr die Menschen austricksen, die himmlischen Hierarchien sicherlich nicht. Daher die Aufforderung, aufrichtig mit euch selbst zu sein. Und das ist der oberste Grundsatz. Nur wer ehrlich zu sich selbst ist, ist in der Lage, Veränderungen herbeizuführen. Wir meinen nicht die Beschönigung dessen, was ihr lebt oder gelebt habt. Erinnert euch, es sind Urteile, die von euch kommen, nicht von uns. In dem Reich des Vaterunser-Universums werden die Bücher des Lebens geschrieben. Die Erlasse in Lichtflammen herausgeschleudert, weit in die Räume, Spiegelei auf Brot. Und die heiligen Licht... Was? Das gibt's doch nicht. Okay, hier steht's wirklich. Die Erlasse in Lichtflammen herausgeschleudert, weit in die Räume und die heiligen Lichtschwerter genutzt, um sich mit Sheldon Cooper zu duellieren. Um die Wahrheit von der Illusion zu finden. Da steht nicht Laserschwert. Und um... Darth Maul zu halbieren. Abzuschlagen, was nicht des Lichtes ist. Verstehe. Das alles geschieht unabhängig von Beweisen, denn die sind scheiße. Die sich auch zeigen, aber niemals dann, wenn ein Mensch sie fordert. Denn das würde bedeuten, dass die Alten... Welche Alten? Hier deine Triade des guten Geschmacks da. Nein, nein, das sind nicht die Alten. Die Alten sind eigentlich von Lovecraft die großen Alten. Dass die Alten der Tage vor jedem antanzen müssten... Jetzt so ein, wieso denn jetzt auf einmal so ein umgangssprachlicher Scheiß? Weil, das passt überhaupt nicht in diesen Duktus. Ja, aber die möchte diesen, genau dieses Lakonische damit darstellen. Ja, aber das passt überhaupt nicht in diesen... Ja, um das zu kontrastieren. Glaub mal, der Ptah weiß, was er tut. Das ist ein krasser Motherfucker. Ah, würde ich auch sagen. Also jedenfalls müssen die Alten der Tage nicht vor jedem antanzen, um ihre Macht zu demonstrieren und viele nur der Macht folgen, was sie ohnehin tun. Sie würden einfach die Herde wechseln, der sie folgen. Nein, ihr seid gefordert, selbst wieder in eure Macht Bitches! Des Licht zu gehen, um als ein vollwertiges Mitglied der gesamten Lichtbruderschaft aufzuerstehen und mitzuwirken an und in den Schöpfungsräumen. Bitches! Ich verstehe, ich höre jetzt auf. Ich verstehe nichts davon, nichts. Also ich habe wirklich versucht, das darzuführen. Das ist Konfabulation. Das ist, ich halte das für psychisch beschädigt. Also ich glaube nicht, dass die sauber tickt, die Frau. Ich glaube, dass sie sehr viel Spaß daran hat. Nee, das glaube ich nicht. Das ist so ein, also so ein auch innerlich inkohärentes Geschwafel, so einfach dahergelabert. Damit kann auch keiner von diesen Esoterik-Fuzis was anfangen. Wo warst denn du jetzt gerade? Ich habe das nach dem Doppelhelix weitergelesen mit Michael Melchi. Gut, dann mache ich jetzt Kristallgehirn. Aber das macht mich jetzt irgendwie fertig. Auch ein Stück weit betroffen. Nee, ja, so das auch einfach, weil ich der Frau ja wünschen, dass man immer hilft oder dass die einfach mal auch ein bisschen Neuroleptika kriegt oder so eine Jacke. Da habe ich heute erst einen klinischen Pharmaziefall drüber gelesen, über die richtige Dosierung von Erst- und Zweitgenerations Antipsychotika. Aber die Omse hat einfach die Socken auf. Also die ist jenseits von Gut und Böse. Das Inhaltsverzeichnis stimmt vor allen Dingen auch gar nicht. Ja, das ist ja völlig primär. Goldene Zeiten, also ich lese jetzt aus Kristallgehirn. Goldene Zeiten gab es viele auf der Erde. Lemuria hatte ihre goldene Zeit, wie auch Atlantis, das eine goldene Hochkultur hatte. Seit dem Missbrauch der kristallinen Strukturen allerdings darf niemand mehr mit Kristallen sein Unwesen treiben. Das Zusammenwirken mit heiligen Kristallen ist nur so weit gestattet, wie auch das Bewusstsein desjenigen entwickelt ist. Die paneklektizistische Konfabulation einer psychisch gestörten, schwer verwirrten Frau. Das ist dieses Buch. Wie oft willst du dieses komplizierte Wort noch sagen? Wir sind alle schon sehr beeindruckt. Das reicht noch nicht. Okay. Denn falls du dich fragst... Riech an deinem Bettlaken. Dass deine Freundin nicht im Bett lagen. Jetzt kannst du mich fragen, wie ich deine Freundin finde. So ist es, King. Ich war in deiner Freundin drin. Inakzeptabel. Oh, guck mal, wir sind verheiratet und haben an derselben Stelle einen Pickel. Hier, neben dem rechten Nasenflügel. Das ist nicht dieselbe Stelle, denn wir beide können gar nicht dieselbe Stelle haben. Mie, mie, mie, mie, ich bin so klug. Mie, mie, mie, mie. Es muss ja nicht jeder ein... Kristallgehirn haben. Untergebildeter, rückständiger Shitkicker sein wie du. Ja, du hast mich geheiratet. Habe ich herzlichen nicht. Herzlichen Glückwunsch. Doch, hast nicht. Du. Hast du nein, wohl. Nein, das ist ungültig. Ich habe eine Heiratsurkunde. Ich war unzurechnungsfähig. Du weißt, nein, warst du nicht. Doch. Nein. Ich bin nicht gefragt worden, ob ich zurechnungsfähig doch, war. Doch, bist du. Ja, aber das kann ich ja dann gar nicht beurteilen in dem Zustand. Ich habe es für dich bestätigt. Ja, genau. Das ist ungültig. Wir sind verheiratet und du bist jetzt gefälligst glücklich. Goldene Zeiten gab es viele auf der Erde, da waren wir schon. Das Zusammenwirken, bla bla. Viele glauben, wenn sie sich einen Kristallschädel ins Wohnzimmer stellen... Kommt Indiana Jones und versteckt sich in deinem Kühlschrank, um sich von einer Atombombenexplosion zu schützen. Was für eine unfassbare Scheiße. Ich mochte den Film bis zu dem Teil mit den Lianenschwingen. Ja, ich habe ihm ja am Anfang, als er sich in den Kühlschrank gestellt hat und dann einfach eine Atomexplosion direkt neben ihm überlebt hat, ihm ja noch den Indie-Bonus gegeben, aber den hat er dann verspielt. Ja, bei den Lianen. Wieso müssten die eigentlich immer ihre verkorksten Söhne dabei haben? Das war bei Stirb langsam 5 auch so ein Haufen Müll. Mm, das stimmt. Aber da waren hier von Nadia, Radiance of Shadows, gab es ein Zitat in... Auermann oder was? Nein, die Drone-Doom-Band Nadia, Radiance of Shadows, die haben Auermann? Ein Lied, wo drin vorkommt, I am become death. Irgendwas. Es starrte Nadja Auermann recht lange eine Mauer an. Hast du das gerade erfunden? Richtig. Sehr gut. Also, hätten Sie Zugang zu den Kristallschädeln der goldenen Pyramide des Sonnenlichts? Viele, das ist ein guter Satz. Viele glauben. Bis jetzt geht's noch? Wenn Sie sich einen Kristallschädel ins Wohnzimmer stellen, ach so, hätten Sie Zugang zu den Kristallschädeln der goldenen Pyramide des Sonnenlichts. Ja, das Scheiße, ist ja... Scheiße, das habe ich bis gerade auch gedacht. Schwachsinnig. Fuck, Mann. Muss mal einmal nachdenken. Mist. Es ist nichts gegen ein solches Bewusstsein einzuwenden, aber eure Aufgabe ist eine andere. Die Strukturen eures Gehirns aus Fleisch wandeln sich mit zunehmender Zusammenarbeit mit der DNS, selbst in kristallinen Strukturen. Das hat uns der Klangschalentyp auch gesagt. Die DNA ist ein perfekter Kristall. Quarz. Kristall. Quarz. Quarzkristall. Ja, und die schwimmt im Likör. Ja, der auch bis zu 74% mit Kristall gesättigt ist. Ja, und der ist aber trotzdem noch flüssig, weil der ja gesättigt ist. Ja, aber hier steht das jetzt auch. Der hat also recht. Ja, sicher. Das ist ausnehmend wichtig. Euer Gehirn selbst wird zu einem Kristallschädel, in dem alle Informationen gespeichert sind. Das ist auch logisch, wenn ihr insgesamt kristallin werden wollt. Will ich das? Ja. Und dann? Kannst du nach Atlantis. Sommerurlaub. Okay. Das ist auch logisch, wenn ihr insgesamt kristallin werden sollt. Ihr haltet Kristall für eine harte Struktur. Falsch. Was es nicht ist. Falsch. Auf höheren Ebenen ist Kristall formbar und anpassungsfähig, absolut wandelbar in Form und Farbe. Was für höhere Ebenen? Höhere Ebenen halten. Mann, kannst du dich mal ein bisschen öffnen so für den vierter Spirit? Stock oder achter Stock? Eher mal ab dem neunten. Also. Die gelartige Masse eures Gehirns nimmt kristalline Strukturen an, die den Pyramiden gleichen und die in einer bestimmten Form angeordnet sind. Diese pyramidalen Formen können... Ach, großartig, das Video teilen wir auf jeden Fall mit dem Beitrag. Diese pyramidalen Formen können mit dem ganzen Universum Verbindung aufnehmen und, was noch wichtiger ist, das Bewusstsein ermächtigen, diese Informationen umzusetzen, zu verstehen und zu begreifen. Ne? Also... Dein Gehirn wird aus kristallin und dreieckig und damit kannst du das Universum verstehen. Dreieckig? Ja, nee, wie sagt man, Pyramide. Die Informationen laufen in der Sprache der DNA ab, die mit der Superhelix verbunden ist. Und das wiederum bedeutet die Verbindung mit dem Superhirn, das ebenfalls kristallin ist. Das kann kein Zufall sein. Nana Muscuri, ernsthaft? Was habe ich dir angetan? Auf Wiedersehen. Gut, danke. Ja, Also, jetzt erklär... Können sich jetzt eigentlich weiße Rosen noch leisten in Athen? Oder nur noch Eulen? Ich mag Eulen. So, jetzt kommt was für dich als Genetiker, das muss ich dir jetzt einfach mal beibringen, denn du hast keine Ahnung, wie du weißt. Ja, das weiß ich schon lange. Also die Sprache der DNA ist eine Sprache, ist Sprache. Der Bilder, des Feuers, der Glyphen und Piktogramme. Die in eure, also nichts mit GTCA. Das ist eine Sprache der Bilder, des Feuers, der Glyphen und der Piktogramme, die in eurem Bewusstsein in einem Moment ein immenses Wissen freisetzen. Ihr begreift einfach und wisst, diese Sprache ist die Sprache von Gott und Göttin. Es ist eine kreative Sprache energetischer Natur, die mit einem geringen Aufwand einer Glyphe eine ganze Abhandlung vermitteln kann und bis hin zur höchsten göttlichen Weisheit. Anders formuliert, das ist eine spirituelle Sprache, die von den höchsten Ebenen ausgeht und so machtvoll ist, dass sie vor euren Augen Materie verändert, wenn das erwünscht ist. Ich finde das fast ein bisschen unanständig, dass dieses ganze Zeug irgendwer aufgeschrieben hat. Also das wird die ja wahrscheinlich... unter Drogen oder irgendwie in einem schweren Schub fabuliert haben und dann hat das irgendwer mitgeschrieben. Das ist ja Bloßstellung hier. Das ist ja. Ich wette, da hat sie ein Aufnahmegerät neben sich gelegt. Also ich habe natürlich keine Erfahrung mit Drogen jeder Art, aber ich weiß von einem Bekannten, dessen Schwester, dessen Cousine, die haben mal so was weggekifft und dann haben die sich ähnlich geäußert. Nicht ganz so verrückt. Hat nicht deine Mutter auch die Arschhaare von Dr. Kurz, gebraucht? Wir hören auf mit sowas. Ich würde das gerne mal meiner Mutter zeigen hier, aber ich muss die Sachen dann immer wegkippen. Da musst du dir aber eine gute Folge aussuchen. Es gibt keine, in der du keine Mutterwitze machst. Eine Kopie von einem menschlichen kristallinen Gehirn wird in die Sonnenpyramide der Kristallschädel aufgestellt, denn mit diesen Schädeln wird das Superhirn weiter und weiter gespeist. Ach, jetzt ist das Superhirn. Das hatten wir vorhin schon. Kannst du mal bitte bei Amazon eingeben, ob das irgendwelche Bewertungen hat? Das würde mich echt interessieren. Das gibt es doch bestimmt überhaupt nicht zu kaufen auf der normalen Welt. Die Gottesmatrix. Es ist in einem Verlag erschienen. Ja, das heißt ja nichts. Doch. Nee, du kannst auch morgen selber einen Verlag aufmachen und den Klopsi-Granais-Verlag nennen und dann... Nein, wir wollen nicht den King. Wir wollen die Tussi. Gib mal bitte ein Gottesmatrix. Wie Amazon empfiehlt mir jetzt was aufgrund meiner alten... So, guck. 18 scheiß Euro, ey. Die haben sie doch nicht mehr alle. Hat ziemlich gute Bewertungen. Ja, 2. Ja, klick mal. Das ist bestimmt sehr sachlich. Mann, wer gibt ihm denn 5? Ja gut, die Autorin selber natürlich. Ja. Tatsächlich. Allen Ernstes. Da hat Gabriele Müller selbst eine Bewertung mit 5 Sternen abgegeben. Geil, die hat mir gedacht, das sieht man nicht. Das gibt's doch nicht. Und auch noch das Buch hat mir sehr gefallen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das Buch, die Gottesmatrix, hat mir sehr gut gefallen. Insbesondere die klare und hervorragend erklärte Logik. Das ist ja nun das Allerschlimmste in diesem Buch, was überhaupt nicht ist. Wobei auf die DNS und den Menschen Bezug genommen wird. Für mich ist es eines der besten Bücher auf der Welt. Und überhaupt nein, zum Thema DNS. Eines der besten Bücher zum Thema empfehlenswert, DNS. Weil auch klar der Weg zur ursprünglichen Gottesmatrix aufgezeigt wird. Diesen hochinteressanten Stoff so darzulegen, ist ein Geschenk. Die Lieferung war pünktlich, der Zustand einwandfrei. Vielen Dank. War diese Rezension für Sie hilfreich? Nein. Vielen Dank für Ihr Feedback. Was ist das zweite für eine Rezension? Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Warte mal. Mich würde nur interessieren, ob da auch bestätigter Kauf. Ja. Tatsächlich. Oh Mann, die hat ihr eigenes Buch gekauft bei Amazon. Wie arm ist das denn? Hey, was mit der zweiten Bewertung? Scheißdreck. Doch, ist das geil. Interessantes. Die Überschrift heißt Interessantes, Komma. Auch mir gefiel dieses Buch sehr, wobei mich besonders die Abhandlung über die menschliche DNA überzeugten. Ein interessantes, lesenswertes Buch. Ja, das ist... War diese Reaktion für Sie hilfreich? Nein. Oh, ist das gut. Das ist so großartig, dass sie denkt, dass man das nicht sieht. Oh, die ist sehr klug, Digga. Klick mal bitte auf Gabriele Müller. Nein, ich kommentiere jetzt mal den Kommentar. Lies mal weiter. Oh Gott. Also, oh, der Mann, das kann die doch nicht. Die fabuliert sich da echt völlig kranke Bilder zusammen. Jeder im gesamten Universum hat Zugriff zu diesen Informationen, wenn er denn körperlich in der Lage und vor allem seelisch rein ist, diese Sprache zu verstehen und anzuwenden. Diese Sprache der DNS setzt sich aus 5 Sprachen zusammen, die kunstvoll und bilderhaft oder auch glyphenhaft sind. Es sind Piktogramme, die ihr auch in Ägypten findet, als Teil der ewigen Sprache des Lichts. Machst du noch sowas mit Lachen? Was denn? Ja, so ein Smiley. Der hat ja das vermutlich diktiert. Achso, also Ägypten selbst steht für die weibliche Gehirnhälfte mit einer hochspirituellen Eigenschaft. Das ist schade, dass du mir jetzt gerade gar nicht zuhörst. Oh, stimmt, ich könnte ja so viel verpassen. Die DNS ist hier besonders aktiv. Machst du bitte einen Screenshot von deinem Kommentar mit ihrem Kommentar? Dann können wir das nämlich in den Beitrag tun. Dankeschön. Also die Ägypten steht für die weibliche Gehirnhälfte mit einer hochspirituellen Eigenschaft. Die DNS ist hier besonders aktiv. Ihr könnt fühlen, sehen und verstehen, wie sich Energien ineinander schieben, miteinander verbinden und sehr dreckigen Sex haben. Sehr wirkungsvolle Ergebnisse bringen. Hier ist der Ort, wo ihr die Ebenen wechseln könnt. die euch die DNS anbietet, wo es keine Zeit gibt und keine Begrenzung, weil ihr hier in alle Zeitfenster eintreten könnt, ohne auch nur die geringste Distanz überwinden zu müssen. Hund, Katze, Maus. Ja, ich habe noch ein Kapitel, das ich sehr gerne von dir hören würde, nämlich Invasoren. Dann reicht's auch. Ich glaube, das hat sich vermittelt, dass das einfach nur nutzloser Wahnsinn ist, der nicht mal mit Gewalt irgendwie nachzuvollziehen ist. So. Du hast das auf dem Server? Richtig. So, hier, Invasoren. Wieso? Ne, ich will nicht Invasoren lesen. Bitte, das klingt so nach... Nein. Mann. Göttinnenenergie? Langweilig. Was ist denn was mit Ficky Ficky? Gebet nicht. Sagst du? Denke ich, ja. Invasoren Sakrileg. Ist noch das... Oh, Sakrileg ist interessant. Mal sehen. Nein, ist es nicht. Invasoren ist noch das, was am meisten nach Ficky Ficky klingt. Nein. Doch. Nein. Die Außerirdischen kommen her und befruchten uns nicht kristalline spirituelle Pyramidenköpfe. Ist es denn schon wieder weiter? Oh, der Sport-Dingsi. Hier, bei Pyramidenköpfen und Pyramidengehirn muss ich immer an diesen gruseligen Typen aus, wie heißt das? Silent Hill denken. Silent Bob? Silent Hill. So. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das war so gruselig. Gott, das hat mich so tief verstört. Die Frage ist doch, warum sich Menschen mit der Liebe so schwer tun und dagegen wehren. Es fällt ihnen leichter, der Angst zu folgen in aller Demut und Untertänigkeit, anstatt sich für die Liebe zu entscheiden. Ich finde, es gab schon lange keine Furzgeräusche mehr. Um mehr und mehr als dieser einen Entscheidung bedarf es nicht. Angst zu leben und daran festzuhalten ist Sakrileg. Denn... dann verweigert ihr euch der Liebe. Die Angst war immer ein schlechter Ratgeber, der euch in kleine dunkle Verstecke verbannt hat, damit ihr nicht groß werdet. Sie hat die Allmacht von euch ferngehalten, die der Untergang der Angst ist. Dass Liebe Allmacht ist, habt ihr noch nicht ausprobiert und daher nicht erfahren. Aber was sollte euch mit der Liebe so Schlimmes passieren können, dass ihr euren Tempel verschlossen haltet und der Liebe, die anklopft, die Tür weist? Ich habe ein Live-Experiment gestartet vor der Lesestunde. Ich muss mal kurz gucken, wie das... Der Baustein der Gottesmatrix ist Licht, auf das sich alles wieder zum Licht erhebe. Wenn ihr in der modrigen Gruft der Angst verweilt, wird die Gottesmatrix nicht aktiviert werden können, weil ihr euch dagegen stemmt. Materie besteht aus Licht. Macht euch das bewusst. Das muss man wissen. Auch wenn es euch schwerfällt. Es ist nur eine andere Schwingungsrate. Aha, neues Wort, Schwingungsrate. Materie ist Schlauheit, die wieder zum Licht strebt. Wenn aber alles zum Licht strebt, welchen Weg werdet ihr gehen? Wenn ihr der Liebe das Licht des Tempels verweigert, dann bringt ihr euch um eure eigene Herrlichkeit, euer Wachstum, das ewige Leben, viel Geld und schlichtweg um eure Freiheit. Ihr zahlt damit den höchsten Preis, 4,37 Euro, den man für etwas bezahlen kann. Letztlich zahlt ihr mit eurem Leben. Achso, ich dachte mit EC-Karte. Nur über die DNS könnt ihr euer Todeshormon loswerden und durch das Hormon des Lebens ersetzen. Das Hormon des Lebens ist Bestandteil der Liebe, die sich immer selbst erneuert. Sie erfreut sich des Lebens, weil die Lebensfreude ein weiterer Baustein des Ewigen ist, der Freude an seiner Schöpfung empfindet. Gebt euch wieder den Raum der Lebensfreude, die ein Leben bereichert und kreativ anfüllt und alle Möglichkeiten ausschöpft, die sich der Liebe bieten. Die Vibrationen der Liebe sind stark in diesem... sind stark in dir, junger Padawan. Junge Analkugel. Sind stark. Und die Gegner fliehen vor dieser Allmacht, weil sie um ihre Selbstvernichtung wissen, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Ermächtigt euch, Liebe zu sein, als ein wahrhaftiger Ausdruck des Ich Bin. Also das ist wirklich das Schlimmste, was wir bis jetzt gelesen haben. Nee, Rudolf Steiner war viel schlimmer. Nee, das hatte ja wenigstens Hand und Fuß. Das ist zwar verrückt als Ganzes, aber... Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, du verklärst das da gerade ein bisschen. Nee, ich verkläre, du hast genau das Gleiche mitgesagt zu Rudolf Steiner. Ja, dass das unlesbar ist, aber aus anderen Gründen, weil das so verquast war. Aber das hier ist einfach... Das ist einfach nur... unzusammenhängende Wörter aneinandergereiht. Also ich weiß, was die Frau jetzt von mir will. Das weißt du nicht. Doch. Ich soll mir die Special Edition von Indiana Jones 4 kaufen und mir den Kristallschädel ins Wohnzimmer stellen, damit ich... Ja, drei Sachen streiten. Vorher hat die gesagt, das ist alles falsch. Ich lese jetzt noch die Mission und dann ist vorbei. Was ist das, der Schluss oder was? Ja. Eure Mission ist, das Erbe wieder anzunehmen, das immer für euch bereitsteht. Das Erbe ist Wahrheit, die immer über allem steht, als göttlicher Baustein der Gottesmatrix. Göttlicher Baustein der göttlichen Gottesmatrix. Ja. Dieses Erbe ermöglicht euch wieder, die kristallinen Kinder zu werden und das Ich Bin zu leben. Geht in eure Heiligkeit und umhüllt mit dieser Heiligkeit alles, was ist. Dann segnet es und lasst los. Verhaltet nichts euch, leichter als das. Verhaltet euch wie ein Schöpfer, der das Wort Gottes hinausträgt. Ein Suppenschöpfer? Was? Schuppensöpfer. Es gibt so eine Geschichte aus Wertach vom Schimmelreiter. Da gab es so einen territorialen Streit um ein bestimmtes Stück Land und dann hat der Typ, der das schlichten sollte, kam angeritten und hat gesagt, so war ein Schöpfer über mir, stehe ich auf Wertachs Boden hier. Und dann haben die gesagt, naja, das kann man ja jetzt dann nicht segnet so leicht es und lasst los. Und dann verhaltet hat er den Hut abgezogen Schöpfer. Und zwischen ja, unter dem Gottes Hut hatte der so eine Suppenkelle, und die Macht Schöpfer. Des Segens lebt. Und deswegen habe ich den beginnt jetzt gerade gemacht. Beginnt und bittet an die Lichtsaatatome. Die eure Beschleuniger-Codes enthalten. Alles ist hast in du euch. Gerade gesagt, bittet um die Lichtsaatatome, die eure Beschleuniger-Codes enthalten? Ja, kannst mal zuhören. Alles ist in euch, daher folgt dem inneren Weg und lasst eures höheres Selbst voranschreiten. Strebt die Vereinigung mit dem höheren Selbst an, das euch in den höheren Kreislauf des Lebens bringt. Das Wort höher kam jetzt in den letzten Absätzen. Schreitet mutig und unaufhaltsam voran, immer mit dem Ziel vor Augen, die Gottesmatrix zu aktivieren. Macht euch auf den Weg zum geistigen Notar, von dem ihr euer Erbe fordert. Das zahlst du. Steuer. Weist dabei alles andere von euch, was euch von diesem Erbe abhalten will. Besteht auf eurem Erbe, das euch von Anbeginn zugedacht ist. Alles klar. Das Erbe ist Liebe und Wiedervereinigung. Oh, also knicki-knacki. Jetzt steht da noch bitte umblättern, das mache ich natürlich. Und dann steht da, lesen Sie auch die ersten Bände von Ptahs Büchern. Können wir mal kurz bei Amazon gucken, ob die da auch selber positive Rezensionen geschrieben hat? Nein, das machen wir jetzt nicht. Nein, ich will davon nichts mehr wissen. Und wer uns das auch immer geschickt hat, sei verflucht bis ins siebte Glied. Ich weiß, wer uns das geschickt hat. Aber ich werde es dir jetzt nicht sagen, weil du ihn sonst umbringst. Nein, aber ich habe ihn ja schon bis ins siebte Glied verflucht. Mit den pyramidalen Saatkörnern der atomaren DNS-Piktogramme? Beschleunigercodes. Ja. Beschleunigercodes. Ja. Ai, what a ride. Das hat sich ja mal gelohnt. Also das Buch hat genau das gehalten, was ich mir davon versprochen habe, als ich es gesehen habe. Und von Petain durch Gabriele Müller gelesen habe. Ich werde jetzt auch meinen Ehering wegschmeißen, weil der besteht aus einer doppelsträngigen DNA. Der besteht nicht aus DNA. Ja, du weißt schon, der hat die Form einer Doppelhelix und das ist ja, wie wir alle wissen, zu materiell. Oh. Ich flippe aus. Mach bitte diese Nana Muscuri weg. Oh Gott. Wenn es doch schon so weit wäre. Ja, also ich darf mir heute den Death Metal der Woche aussuchen. Und ich nehme was von... Ah, wir machen schon Schluss, das ist gut. Ja, was sollen wir denn sonst noch lesen? Ja, nichts. Das, wir haben jetzt schon 1,25 Stunden gequatscht. Genau, dann heißt das, lassen wir das Fundstück weg und machen einfach Schluss. Nein, das Fundstück muss natürlich. Achso, warum redest du denn dann schon vom Death Metal? Ja, das geht ja so parallel. Aha. Also ich nehme hier von Beyond Creation ein Stück, das muss ich mir aber noch aussuchen, welches. Ja, das ist zwar nur mit viel Augenzwinkern als Death Metal zu bezeichnen, aber als Deathcore lasse ich es mal durchgehen. Ja. So, unser Fundstück der Woche. Theta Floating. Erschaffe dich neu. Die Mentaltechnik der nächsten Generation. Da sitzt also so eine, also das sieht, so wie du es oft in dem Podcast formuliert hast, abstoßend professionell aus, in dem Live-Podcast. Da ja, sitzt, ja, also zumindest professioneller als die anderen Spackenseiten. Da sitzt eine jung und dynamisch und aber auch ein bisschen alternativ wirken sollende, mittelalte, milfige Frau in einem halben Lotussitz auf einem Dach. Kann man nur erkennen, welche Stadt das ist? Soll das Frankfurt sein oder Berlin oder was? Ich glaube, Berlin soll es sein, ne? Der Turm hier? Ja, ich glaube auch. Auf einem Dach eines Berliner Hauses den Kopf seitlich steif in den Wind gestellt die Finger zu so Lotushänden gemacht. Lotushände. Oder wie das heißt. Was das ist. Das soll ebenfalls sehr meditativ und in sich gekehrt und über den Dingen schwebend aussehen. Und ja. Es heißt Theta Floating. Ja. So, das ist ein von Esther Kochte entwickeltes Werkzeug zur Selbstergründung, Erweiterung und Transformation des Bewusstseins. Ich fand eigentlich das lustig, was sie über Pferde geschrieben hat. Ausgehend vom gegenwärtigen Moment folgen wir unserer tiefsten Sehnsucht und erkennen, wer wir abseits unserer Konditionierungen wirklich sind. Dies führt zu einer fundamentalen Befreiung. Wenn das Leben frei durch uns fließen kann, offenbart sich unsere innere Vollkommenheit. Es ist, das hätte 1:1 in diesem Buch stehen können. Es ist immer nur dieses leere Gedröhne und Geschwafel. Völlig, das ist völlig unbrauchbar. Das kann man überhaupt nicht verstehen. So sehr regt er sich Nein, auf. Dass das die auch nicht selber abfuckt. Warum sagen die nicht so einfach, die könnten doch so eine Fantasy-Geschichte erzählen, die Hand und Fuß hat, so mit den Engeln oder irgendwas, die dann in Atlantis sich da einen schönen Tag machen oder so. Das wäre doch, wenigstens, was wird das? Ich suche Theta-Floating im Auge des Pferdes. Also, achso, man sollte vielleicht mal kurz beschreiben, also diese Seite ist dann ellenlang, was da kommt dann, also unter die Seitenübersicht, das, also die Seite funktioniert einfach so, dass alles untereinander steht und man dann damit so Hyperlinks schnell hinspringen kann. Es gibt aber auch Seminare und Filme, das kann man dann gleich mal gucken. Mhm. 541 Leute haben bei Theta Floating gefällt mir geklickt. Schämt euch, Schande und Asche über eure... Und ich wette, dass jemand von euch dabei war. Also hört auf, da drauf zu klicken. So, jetzt, ich glaube, der will das Unterkapitel Selbstwahrnehmung im Auge des Pferdes lesen. Sehnst du dich nach inniger Berührung und Verbundenheit, nach schöpferischer Ekstase und Lebendigkeit? Nein. Dann bums ein Pferd. Willst du ganz und gar aufgehen in deinem Erleben und die Intensität der Unendlichkeit schmecken? Oh. Jetzt und jetzt und jetzt? Hat jemand mal Jackass gesehen, wo sie das machen? Hör auf jetzt. Da hat selbst Stevie O gereiert wie ein Reiher. Dann lass dich initiieren von einem Geschöpf aus Fleisch und Blut, das den Inbegriff der Freiheit und Lebendigkeit verkörpert und seit Menschengedenken den Himmel auf die Erde holt. Das Einhorn? Ja, im Auge des Pferdes. Huch. Oh mein Gott. Im Auge des Pferdes begegnest du kompromisslos deinem Selbst. Das Pferd entlarvt jede Irritation in deinem Energiefeld, jede Vorstellung oder Gewohnheit, die dich von der Wirklichkeit trennt, jeden Versuch, dir selbst oder anderen etwas vorzumachen. Unmissverständlich verweist es dich auf deine wahren Beweggründe. Hey! Schneller als der Wind und präziser als ein Uhrwerk. Das Pferd hat auf dich schon reagiert, während deine Gedanken sich noch den Weg in dein Bewusstsein bahnen. Doch sobald du eins wirst mit deinem Fühlen, berührt es dich in seiner Anmut. Und dann steht diese Omse, die wahrscheinlich eben auf dem Dach gesessen hat, vor so einem Pferd, das ihr Original an der Muschi leckt. Ja, damit geht es jetzt auch weiter im Text. Und dann gibt es nur noch eins. Nackt, vibrierend, knallwach. Das steht da wirklich. Dein Herz schlägt wild und frei in seiner Verletzbarkeit. Die Luft oszilliert zwischen dir und dem Wesen, das dich sieht, wie dich noch niemand zuvor gesehen hat. Vor allem das Pferd, das sieht dich und denkt sich, hat die Zucker dabei? Nein, dann verpiss dich. Dein beschränktes Bild von dir zerplatzt wie eine Seifenblase. Plötzlich erkennst du die Antwort, da ist kein Zweifel mehr. Du bist angekommen, du bist gesegnet, dein Herz trägt dich. Mal über Klippen, manchmal durch Täler, aber es trägt dich. Du bist dir selbst ergeben und du begreifst, das Leben hat noch nie etwas anderes von dir gewollt, als die totale Hingabe an das, was du zutiefst bist. Freiheit der schönsten Form, mit dem Leben intim zu sein. Alter. Da ist ja eine, so eine Schmieren... Jetzt lies das bitte mal, weil das ist das Lustige daran, dieses Kursivgedruckte. Im nächsten Bild rennt die Omse in so einem roten Kleid neben einem Klepper her, mit so einem Gesicht, als hätte ihr gerade auf die Quanten getreten, und drunter steht, im Zuge meiner spirituellen Entwicklung habe ich schnell gelernt, meinen Geist an der Realität vorbeizulenken. Ja, das habe ich mir gedacht. Um mich in Sphären aus Licht und Wohlsein zu katapultieren. Doch hielten diese himmlischen Zustände meinen Alltagsleben nicht stand und entpuppten sich im Härtefall ausschließlich als spiritueller Bypass. Kein zweibeiniger Guru konnte mir letztlich beibringen, was es wirklich bedeutet, mit mir selbst verbunden zu sein. Hier und jetzt und leibhaftig und wie ich diese Präsenz jederzeit aktiv herbeifühlen kann. Zerstreuung bündeln, Stress auflösen, ankommen im Jetzt und gerne auch mal einen 45 cm langen Pferde. Nee. Achso, ich bin jetzt halt wurscht. Das habe ich erst im bewussten Sein mit Pferden gelernt. Pferde sind unbestechlich und präzise in der Wahrnehmung ihrer Umwelt. Überlassen wir ihnen die Autorität über die Staatslenkung. Die Seismografen. Was? Überlassen wir ihnen die Autorität als Seismografen der Wirklichkeit. Was ist das für eine Scheiße? Nee, das geht nicht. Nein, mehr. Doch, der lustigste Satz kommt erst noch. Das sagst du die ganze Zeit, das ist nicht lustig, das ist traurig. Schmelzen unsere Konzepte nur so über uns dahin? Bla bla bla bla bla. So, dieses Erleben hat mein Bewusstsein noch einmal grundlegend revolutioniert. Allerhand esoterischer Unfug und so manche pseudomagische Anmaßungen sind daraus verschwunden. Wie bitte? Hat die nicht gerade geschrieben, dass Pferde Seismografen der Wirklichkeit sind? Ich glaube auch. Großartige Seite, oder? Ich liebe sie. Awesome. Schlimm. Also Theta-Floating. Theta-Floating. So, ich meine, jetzt gibt es hier 8000 Bilder von der Omse mit ihrem Klepper. Ja, also und so ein Seminar kostet 250 Euro. Echt? Das wollte ich nämlich jetzt gerade mal gucken, was zahlst du denn? Also wenn man gerne ein Seminar haben möchte mit dieser völlig total durchgeschmorten Kackelse. Trölse da, dann... Was zahlt man denn dann so? Aha, Theta Floating. Basiskurs, Vertiefungskurs, Trainerkurs. Themenkurse im Auge des Pferdes. Ne. Sieht schon ein bisschen gruselig, sieht die schon irgendwie aus. So. Ah, das ist ja nichts. Oh, nur 360 Euro Energieausgleich. Für den Basiskurs. Ja. Und was kriegst du dafür? Also, Kursinhalt. Die Theta-Frequenz aus der getrennten Ich-Wahrnehmung heraus im Quellbewusstsein aufgehen, Bodyscan, Bedürfnisse und Emotionen im Körper aufspüren und klären, über die Emotionen zum Bedürfnis mit der verbindenden Eigenschaft der Gefühle strömen, das Navigationssystem der Gefühle, konstruktiver Umgang mit Ängsten, die Kraft der Hingabe und Verletzung, bla bla bla bla bla. Also irgendwelche Buzzwords und das totale Leben durch Selbsthingabe, die neuen Theta-Floating-Tools. Alter, 360 Euro für 2 Tage. Mhm, ist ausgebucht allerdings. Im Yoga-Zentrum Stuttgart. Ah, dann ist das Stuttgart. Die darf davon nicht leben können. Dann kann ich nicht schlafen, wenn ich mir das vorstelle. Wiederholerpreis ist aber nur 180 Euro. Wenn 10 Leute teilnehmen, dann verdient die an dem einen Wochenende 3600 Euro. Das sind nur die neuen Theta Floating Tools. Geh mal bitte runter, da ist der Basiskurs. Was kostet der? 450 Schweizer Franken. Also ja, noch mehr. Ich weiß nicht, wie viel das als Euro ist. Mehr. Wow. So, aber der Basiskurs in Nürnberg, da sieht man das dann auch gleich in Euro. Nochmal 360. Hebammenpraxis am Plärrer. Das Surprise! Ja, also ganz günstig ist der Basiskurs in Berlin, das kostet nur 330 Euro. Schnäppchen. Das ist echt irre. Wie viel kosten denn so Pferdekurse oder sowas? Das sind ja alles. Du musst schon weiter runter dann, wenn du da bist. Du machst das nicht gut. 750 Euro. Oh. 5-Tages-Retreat im Spreewald. Eine Reise mit Pferden zum Grund der Stille. 750 Euro. Im Preis inbegriffen sind täglich ein hausgemachtes Mittagessen, vegetarisch-vegan natürlich, ist ja klar, Heißgetränke, Snacks, Obst und frische Smoothies. Sowie jeweils am ersten und am vorletzten Abend ein Abendessen. Brot mit Dips und Salat. Geil. Ah. Oh mein Gott. Einfach bei dem Gedanken, dass sie davon ihren Lebensunterhalt bestreiten kann, wird mir einfach schlecht. Mir auch. Oh, liebes Theta-Floating. Was zahlst du da? Keine Ahnung. 290 Euro. Zwischen Verlangen und Hingabe. Oh nein, hoffentlich sind das nicht so Fickelkurse, wo die dann irgendwie... Oh, das wird mir so gut gefallen. Wo dann die Theta-Floating, man die Genitalien mit so Spiegeln angucken muss. Nein, die macht so eine... Wem die Seminare zu teuer sind, der kann auch Bücher und CDs kaufen. Prostata-Massage. Das totale Leben im Scorpio-Verlag... Radikale Selbsthingabe. Sie mag offenbar das Wort knallwach. Ja. 18 Euro. 18 Euro. 304 Seiten Folter. Mhm. Und Tetherfloating in der Praxis. Was ist? Ist der Scorpio Verlag irgendein richtiger 15 Verlag? 15 Euro weiß ich nicht. So, die Meditation CD? Und Übung. 13 Euro. 13 Euro. Kann man machen. Also dafür, dass man da allerlei Pferdepenisgeschichten kriegt, finde ich, ist das schon ordentlich ein okayer Preis. Mal gucken. Spiegelei auf Brot. Jawohl, dann gibt's das doch. Meditation, Reparatur der eigenen DNA. So. Schon ganz besonders über meinen Gast. Astro TV. Alles klar. Esther kochte. Hallo Esther, schön, dass du da bist. Hallo Antonia. Weil es passt aus verschiedenen Gründen. Erstens, du bist Sternzeichen Skorpion. Du hast am 8. November Geburtstag, wenn mein Workshop steigt. Zweitens, Theta-Floating hat etwas mit tiefen Gefühlen und Authentizität zu tun. Und jetzt lasse ich dich aber reden. Bitte erklär uns mal, was das bedeutet, denn das ist ja etwas, was du auch richtig erfunden hast. Mhm. Ja, die tiefen Gefühle nicht, aber Theta Floating. Genau, das Zulassen und ich finde es sich auch richtig geil. Theta Floating, was bedeutet das? Ja, also Theta Floating ist eine Bewusstseinsmethode oder Technik und da geht es darum zu lernen, jenseits der Maskeraden, der Vorstellungen über sich selber zu gelangen. Ah, das ist ja was ganz Revolutionäres. Zu einem inneren Sein zu finden. Und das geht über die Gefühle ganz wunderbar. Also der Einstieg ist immer, dass ich mich frage, wie geht es mir gerade? Das ist wie so ein kleines Check-up, was ich da mache. Ach, also das übliche Blabla. Es gibt auch eine Theta-Floating-Meditation, Reparatur deiner eigenen DNA. Ja. Natürlich geht das damit. Wer braucht schon Topoisomerasen, Ligasen, Helikasen? Niemand. Oder... Wow. Theta Floating ist eine Mentaltechnik, mit der du tief sitzende emotionale Blockaden und Traumata auflösen kannst. Nun stell dir im Kopf, in der Mitte deines Gehirns, deine Zirbeldrüse vor. Da drin sitzt der Kacht und sagt, hau mal ab, du nervst, du Scheißbratze. So, reicht jetzt. Das macht er. Schkotze. Ja. Oh Mann, also ich weiß nicht, wie lange wir das hier noch machen können mit der Lesestunde, weil ich glaube, dass der Mann ein ernsthaftes Aggressionsproblem kriegt, die länger. Nein, das muss man, das sind einfach erst diese Messe und jetzt das ist ja so wie die Messe intravenös, dieses Buch gewesen. Ja. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ja, so ist es. Wir bedanken uns jedenfalls recht herzlich fürs Zuhören. Nein. Doch, ich bedanke mich dafür, dass die Leute sich das wenigstens anhören. Ich bedanke mich bei mir selber, dass ich das hier durchgestanden habe. Schaut, wie gemein er wird. Schickt mal nicht so ganz verrückte Bücher das nächste Mal. Ist etwa so groß wie eine kleine Erbse. Ja, ein ungefährer Wert. Und damit verabschieden wir uns von euch. Und wünschen euch noch einen charmanten Nachmittag. Ja, und immer schön kristallin bleiben. Ja, und noch einen charmanten Nachmittag. willkommen im VIP-Bereich. Genau. Heute für euch garniert mit besonderen Fußgeräuschen. Ja, das mag wohl sein. Ja, komm schon, einer geht noch. Nein, oh, Mann, ich habe gesagt, garniert damit. Anspruchsvollen Format. Bildungsformat. Bildungsformat. Also, ihr habt Beyond Creation gehört. Das geht ja auch gleich noch weiter. Ja, das ist geil, oder? Ich habe jetzt in der Nachbarschaft eine ziemlich coole neue Pizzabude entdeckt, wo ich beabsichtige, in Zukunft oft Pizza zu bestellen. New Yorker.de. Jetzt habe ich aber echt Hunger auf Pizza. Ey. Da habe ich schon einen Test gegessen und ich muss sagen, das war gut. Ja, ich hingegen habe das nicht. Ich habe allerdings heute Spaghetti Bolognese, nee, so Rundnudeln, so runde Nudeln, die aussehen wie Wagenräder mit Spaghetti, mit Bolognese-Soße gegessen, bei Cornelius' Schwester. Das war ja eine spannende Geschichte. Ach, das mit deiner Pizza war natürlich sehr viel spannender. Denn das war eine Verbraucherinformation, die Sinn ergibt. Denn jetzt können alle Hörer gucken, ob es in ihrer Stadt New Yorker Pizza.de oder wie das heißt gibt und sich an den gleichen Köstlichkeiten delektieren. Es gibt ein Kneippsprudelbad, das ich bei DM gekauft habe. Da ist so eine Melone oder was oder irgendwas mit außen grün und innen gelb drauf. Und das ist der beste Badezusatzgeruch, den es gibt. Doch nun zu etwas völlig anderem. Death Metal! Yeah!